Lachen Sie, sind Sie hier aus Wachen, sind auf ihn nieder, wenn die Stummen reden können. Und die Blinden könnten sehen, ja, wenn es heute schon so weit wäre, dann würde ihnen das Lachen schnell weggehen. Und am Abend dann zwischen Kindern von Sport kommen dann im Fernsehen die Mörder zu Wort. Blauer Hans und die Gesichter geschminkt, sehen nur, dass der eine in die Kamera winkt. Diskussion nennt das Ganze sich dann, und jeder lügt, weil die Wahrheit keiner sagen kann. Denn im Grund ist es längst schon ausgemacht, und ich werde blass vor Wut, wenn ich seh, wie der lacht. Auch wenn die Stummen reden würden und die Blinden könnten sehen, ja, wenn es heute schon so weit wäre, dann würde ihnen das Lachen schnell weggehen. Ich schlafe schlecht, geh immer gleich ins Raum. Unsere Erde, ich erkenne sie kaum. Zerstört und leer, ein graues Meer. Die letzten Menschen laufen ziellos umher. Für immer stumm, für immer blind. Und über allem weht ein eisiger Wind. In einem Bunker, oben über allem Schutt, da sitzen die Schuldigen und lachen sich davon. Doch wenn die Stummen reden können und die Blinden könnten sehen, ja, wenn es heute schon so weit wäre, dann würde ihnen das Lachen schnell vergehen.